Wir sind das Volk, prangt es in fetten Lettern auf dem Wahlprogramm der Leipziger NPD. Die rechtsextreme Partei bedient sich aus dem Fundus der friedlichen Revolution. Damals gingen Zehntausende Leipziger auf die Straße, riefen »Wir sind das Volk«, forderten Freiheit und Demokratie. Die NPD stellt sich in die Tradition der Montagsdemonstrationen vom Herbst 1989. Holger Apfel, Fraktionschef der NPD im Dresdner Landtag, stilisiert Rechtsextremisten zu Helden der friedlichen Revolution. Ja, ich denke, dass es durchaus gerechtfertigt ist, dass gerade die NPD die alte Parole »Wir sind das Volk« heute in Erinnerung ruft, weil es in allererster Linie nationale Deutsche waren, die seinerzeit also den Gedanken, nicht nur das Volk, sondern ein Volk sein zu wollen, artikuliert haben, auf die Straße getragen haben. In ihrem Wahlprogramm konzentriert sich die Leipziger NPD auf sozialpolitische Forderungen. Da werden billige Straßenbahnen und Bustarife für Sozialbedürftige verlangt, mehr Kindertagesstätten sollen gebaut und kommunale Kombilohnarbeitsplätze angeboten werden. Winfried Petzold, Landesvorsitzender der NPD und Kandidat für die Kommunalwahl in Leipzig, auf die Frage, wie er sich die Finanzierung dieser Wahlversprechen vorstellt. Da gibt es keine konkrete Vorstellung, aus der einfachen Begründung, wir sind nicht an der Macht und das sollten Sie im Prinzip die Leute Gedanken machen, die regieren. In ihrem Programm verlangt die NPD auch einen Ausländerstopp für Leipzig. Die Stadt solle kein Klein-Istanbul werden, heißt es wörtlich. Außerdem sollen alle Projekte gegen Rechtsextremismus beendet werden. Theatern, Kinos und anderen kulturellen Einrichtungen, in deren Räumlichkeiten sogenannte Hetzveranstaltungen gegen heimatbewusste Deutsche stattfinden, soll der Geldhahn zugedreht werden. Beim Thema Kulturpolitik heißt es in narzisstischer Terminologie: Entartungen Einhalt gebieten, werkstreue Inszenierungen statt volksfremdes Regietheater auf den Leipziger Bühnen. Auf die Inszenierung ihrer Kandidaten bei öffentlichen Wahlkampfauftritten verzichtet die NPD aus Angst vor Gegendemonstrationen. Die Partei beschränkt sich auf Plakat- und Flugblattaktionen. Vor wenigen Tagen wurden der Landesvorsitzende Winfried Petzold, der Chef der Leipziger NPD und einige Kameraden von der Polizei dabei ertappt, wie sie die Wahlplakate der Linkspartei entfernten und eigene aufhängten. Die NPD möchte mit mindestens 4 Leuten ins Rathaus einziehen, dann könnte sie eine eigene Fraktion bilden. Unter ihren Kandidaten sind auch Führungsfiguren der Freien Kräfte, also der gewaltbereiten Neonazi-Szene. István Rapacki und Tommy Naumann traten in der Vergangenheit als Anmelder entsprechender Demonstrationen in Erscheinung. Die beiden 21-Jährigen halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg, begründen ihre rechte Einstellung. István Rapacki hebt dabei auf die Nazi-Vergangenheit ab. Tommy Naumann sieht die Deutschen vom Aussterben bedroht. Ich bin dazu gekommen, weil ich, wie gesagt, durch die Auswüchse des Systems meinen Entschluss gefasst habe, einfach nicht den Demokraten mich anzupassen. Gerade durch die Schuld, die sie uns aufbürgen, habe ich einfach keine Lust, wie gesagt, mich dazu fügen. Und will mich einfach, wie gesagt, kämpferisch gegen das System zu stellen. Ne? Also zum einen ist natürlich, wie es unserem Volk nach Ende letzten Krieges ging, wenn man sich die Zahlen anguckt seit 45, dass unser Volk am Aussterben ist. Und das ist natürlich nicht nur Schuld von irgendwelchen, weil die keine Kinder kriegen wollen oder können, sondern hauptsächlich Schuld der jeweilig regierenden Staaten, beziehungsweise der BRD. Tommy Naumann ist Chef der JN in Sachsen, der Jungen Nationaldemokraten, der Jugendorganisation der NPD. Sein pechschwarzes Haar trägt er an den Seiten sehr kurz geschnitten. Der Scheitel ist wie mit der Rasierklinge gezogen. Aus seinem schwarzen T-Shirt wachsen die durchtrainierten Oberarme, der Stoff spannt über seinen mächtigen Brustkorb. Tommy Naumann ist gelernter Mechatroniker, ist rhetorisch geschult und gibt sich jovial bis freundlich. An klaren Ansagen lässt er es nicht fehlen, beispielsweise, wenn er auf seine völkisch-nationalistische Einstellung angesprochen wird. Als Deutscher ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, eine deutsch-nationalistische oder wie Sie sagen, eine völkische Einstellung zu haben. So wie ich das jedem zugestehe, so wie ich das dem Neger im Busch oder dem Chinesen, allen, ich gestehe jedem seine völkische Gesinnung zu und jeder soll auch völkisch seins leben. Dort, wo sein Volk lebt und dort, wo sein Land ist. Sollte er am 7. Juni ins Rathaus einziehen, dann will Tommy Naumann sich unter anderem der Familienpolitik widmen. Der junge Mann ist selbst Vater und findet, dass der Familie in der heutigen Gesellschaft zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, die Rolle der Mutter nicht mehr ausreichend gewürdigt werde. Seinem Frauenbild entspricht, dass die Frau natürlich einen Beruf lernen kann, ist ganz klar, sie kann auch arbeiten, aber sie sollte doch trotzdem nicht vergessen, dass sie im Endeffekt die Mutter unseres Volkes ist und sie auch dafür Sorge trägt, dass unser Volk weiter wächst und deswegen lieber von mir aus eine Lehre macht und eine Arbeit, aber sich dann, wenn sie für Kinder sich entscheidet, dann auch für die Kinder da ist und diese Kindererziehung nimmt. Also man hat ja dieses Wort gesagt, eine Frau, die den Kinderwagen vor sich herschiebt, hat das Recht, zum Sieger von Sedan zu sagen, also ihr Platz machen. Nicht der hat das Recht, der die größten Schlachten schlägt oder sonst was, sondern die Frau, die als Mutter ihre Aufgabe wahrnimmt, die hat im Endeffekt, sag ich mal, größere Achtung verdient. Die NPD hat im Vorfeld der Kommunalwahl in Leipzig den Schulterschluss mit den freien Kräften der gewaltbereiten Neonazi-Szene ganz offen vollzogen. Ob die NPD den Sprung ins Rathaus der größten sächsischen Stadt schaffen wird, bleibt abzuwarten. Bei den Kreistagswahlen im vergangenen Jahr war die Partei erfolgreich. Sie legte im Vergleich zu 2004 von 1,3 auf 5,1% zu. In zwei Landkreisen lag sie sogar vor der SPD. So könnte es durchaus geschehen, dass 20 Jahre nach der friedlichen Revolution, die hier in Leipzig mit den Montagsdemonstrationen ihren Ausgangspunkt hatte, Neonazis ins Rathaus einziehen werden.